12. September. Es ist vorüber. Ich kehre nach England zurück. Meine Hoffnungen auf Ruhm und Segen für die Menschen sind vernichtet. Meinen Freund habe ich verloren. Aber ich werde mich bemühen, dir, meine liebe Schwester, all diese bitteren Umstände im Einzelnen zu berichten und will nicht verzagen, während ich meiner Heimat und dir vom günstigen Wind zugetrieben werde. Am 10. September begann das Eis sich zu bewegen. In der Ferne rollte ein donnerndes Getöse, als die Schollen nach allen Seiten barsten und krachten. Wir waren in unmittelbarer Gefahr, aber da wir untätig bleiben mussten, war meine Hauptsorge auf meinen unglücklichen Gast gelenkt, dessen Zustand sich so verschlechterte, dass er ganz ans Krankenlager gefesselt war. Hinter uns brach das Eis und wurde mächtig nach Norden getrieben. Eine Krise sprang von Westen auf, und am 11. wurde der Weg nach Süden gänzlich frei. Als die Seeleute dies bemerkten und ihnen die Rückkehr in die Heimat anscheinend gesichert war, stießen sie einen wilden, lang anhaltenden Freudenschrei aus. Frankenstein, der leicht geschlummert hatte, erwachte und fragte nach dem Grund des Tumultes. Sie stoßen Freudenschreie aus, weil sie bald nach England heimkehren, sagte ich. Wirst du also wirklich umkehren? Leider ja. Ich kann mich ihrem Verlangen nicht widersetzen. Ich kann sie nicht gegen ihren Willen in Gefahr führen und muss zurückkehren. Tue das, wenn du willst, was mich betrifft. Ich will nicht zurückkehren. Du magst dein Ziel aufgeben. Mir ist das meine vom Himmel vorgeschrieben. Gewiss bin ich schwach, aber die Geister, die mir bei meiner Rache helfen, werden mir sicher genug Kraft verleihen. Bei diesen Worten versuchte er, aus dem Bett zu springen, doch die Anstrengung war viel zu groß für ihn. Er sank zurück und verlor die Besinnung. Es dauerte lange, bis er wieder zu sich kam, und ich glaubte sogar, dass sein Leben für immer geflohen sei. Schließlich öffnete er die Augen, aber das Atmen wurde ihm schwer, er konnte nicht sprechen. Der Arzt gab ihm ein Stärkungsmittel und wies uns an, ihn ungestört zu lassen. Dann sagte er mir, dass mein Freund nicht mehr viele Stunden zu leben hätte. So war das Urteil über ihn gesprochen. Ich konnte mich nur grämen und stille abwarten. Ich setzte mich an sein Bett und betrachtete ihn. Seine Augen waren geschlossen und ich glaubte, dass er schlief. Aber bald rief er mich mit schwacher Stimme und bat mich, mich näher zu ihm zu beugen. Darauf sagte er: »Ach, meine Kraft, auf die ich mich verließ, ist gewichen. Ich fühle, ich werde bald sterben, und er, mein Feind und Verfolger, lebt womöglich noch. Denke nicht, Walton, dass ich in meinen letzten Augenblicken jenen brennenden Hass und Rachedurst fühle, den ich einst bezeigte. Aber ich fühle mich gerechtfertigt, wenn ich den Tod meines Gegners wünsche. Während dieser letzten Tage habe ich über meine frühere Weigerung nachgedacht, und ich finde sie nicht verwerflich. In einem wahnsinnigen Begeisterungsrausch habe ich eine vernunftbegabte Kreatur geschaffen, und es war meine Pflicht, ihr gegenüber für ihr Wohl und Wohlergehen zu sorgen, soweit es in meiner Macht stand. Es war meine Pflicht. Aber noch eine andere, höhere, war mir auferlegt. Meine Pflicht gegenüber meinen Mitmenschen war wichtiger, weil sie Glück oder Unglück für die ganze Menschheit in sich einschloss. Aus diesem Grunde weigerte ich mich, eine Gefährtin für meinen Feind zu schaffen. Und ich tat recht daran. Er zeigte beispiellose Bosheit und Selbstsucht aus seinem Eigennutz. Er vernichtete meine Lieben, er weihte der Zerstörung Wesen, die edle Gefühle bewegten, die glücklich und weise waren. Vor allem weiß ich nicht, wann sein Rachedurst einmal Halt machen wird. Der Elende muss sterben, damit er keinen anderen mehr ins Elend stürzen wird. Meine Aufgabe war es, ihn zu vernichten. Ich bin daran gescheitert. Von selbstsüchtigen und bösen Beweggründen getrieben, habe ich dich gebeten, diese meine unvollendete Aufgabe zu übernehmen. Ich erneuere diese Bitte jetzt, da mich nur Vernunft und Tugend dazu treiben. Dennoch kann ich von dir nicht verlangen, zur Erfüllung dieser Aufgabe dein Land und deine Lieben aufzugeben. Und wo du jetzt nach England zurückkehrst, wird wenig Aussicht auf ein Zusammentreffen mit dem Dämon bestehen. Aber ich überlasse es dir, diese Punkte abzuwägen und das, was du als deine Pflicht erkennst, zu tun. Der nahende Tod trübt bereits meine Urteilskraft und meine Gedanken. Ich wage nicht, dich zu bitten, das zu tun, was ich für richtig halte, denn vielleicht leitet mich meine Leidenschaft noch immer irre. Es quält mich nur, dass er womöglich, wenn er weiterlebt, weiter Unheil anrichtet. Andererseits ist diese Stunde, die mir jeden Augenblick die Erlösung bringen kann, die einzige glückliche in einer Reihe von Jahren. Die Gestalten der geliebten Toten schweben mir vor Augen, und ich eile ihrer Umarmung entgegen. Leb wohl, Walton. Suche du das Glück in der Stille. Meide den Ehrgeiz, selbst wenn er in der augenscheinlich unschuldigen Form der Auszeichnung in Wissenschaft und Entdeckung auftritt. Aber warum sage ich dies alles? Wenn ich auch bei diesen Hoffnungen zugrunde ging, so hat ein anderer vielleicht Erfolg. Seine Stimme wurde immer schwächer, und schließlich versank er erschöpft in Schweigen. Etwa eine halbe Stunde darauf versuchte er wieder zu sprechen, aber es gelang ihm nicht. Er drückte mir schwach die Hand, seine Augen schlossen sich für immer, während der lichte Schein eines gütigen Lächelns auf seinen Lippen erlosch. Margaret, ich kann keine Worte finden für das frühzeitige Dahinscheiden dieses herrlichen Geistes. Wie kann ich dir mit Worten meinen tiefen Kummer schildern? Sie wären alle viel zu arm und schwach dafür. Ich weine bitterlich. Auf meinem Gemüt liegt ein Schatten. Aber ich bin auf dem Wege nach England. Vielleicht finde ich dort Trost. Ich werde unterbrochen. Was bedeuten diese Laute? Es ist Mitternacht. Es weht eine leichte Brise. Die Wache auf Deck rührt sich kaum. Da wieder. Es ist ein Klang wie von einer menschlichen Stimme, aber heiserer jedoch. Es kommt aus der Kabine, wo die sterblichen Reste Frankensteins ruhen. Ich werde aufstehen und nachsehen. Gute Nacht, meine Schwester.